Denis. Anarchie und Bier. Hui. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 10.2. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Incoming Leergut mit ihrem nagelneuen Album. Das heißt, dagegen mit dem Trend. Das ist richtig. Soweit stimmt ja. Das schon mal. Und es sind eigentlich auch nur die Hälfte von Incoming Leergut hier. Nämlich der Dave und der Felix. Korrekt. Ja. Die beiden anderen haben wir in Krefeld gelassen. Die hüten Krefeld quasi gerade. Vor dem Sturm, schätze ich mal. Das stimmt. Ja. Ja, schön, dass wir hier sind. Ja. Es ist, du weißt es ja selbst, eine hervorragende Radiosendung. Und wir freuen uns über alle Hörer, die da sind. Seid gegrüßt. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, natürlich. Ja. Das muss ganz dringend gesagt werden. Ja. Ihr hört gleich ein paar neue Songs von unserem Album. Das ist bärenstark. Und dann könnt ihr euch das mal reinballern. Ja, das war gerade eben die Band Reiz aus Mannheim. So aus dem Umfeld von, vorher habe ich es noch geübt. 5 Kilometern. Libertine Madness, Modern Pets und Zustände. Also so ungefähr die gleichen Musiker, bloß in einer anderen alles gute Bands. Konstellation. Und es ist ihr neues Projekt, das heißt Reiz, heißt die Band, und das Lied hieß Smooth Joe. Natürlich nicht so gut zu googeln, ne? Reiz. Allerdings. Überlege ich mir gerade. Reiz, ja. Punk, Mannheim, vielleicht findet man da einen Treffer. Vor allen Dingen, wenn man dann auf Reiz, wenn man die sehen, dann denkt man, was sind da bestimmt coole Typen, gebe ich mal Reiz an, gehe mal auf Bildersuche. Was passiert denn dann? Das können wir gleich mal ausprobieren. Okay. Oder das kann der Hoshi ausprobieren, der nämlich gerade hier live zuhört. Hoshi. Und im Chat ist. Ja. Zu Reiz fällt mir ja die Band Kotzreiz ein, aber übrigens sowohl mit K als auch mit C. Und die Band mit C hat heute in Münster gespielt, so wie mir zugetragen worden ist. Heute Montag, oder was? Heute am Rosenmontag. Ich spiele wohl regelmäßig Rosenmontags, nehmen sie irgendwelche Städte auseinander. Ist ja auch so ein bisschen eine Karnevalsband, ne? Ja, wer es mag, ich finde es gut. Aber die, sind ja auch so Grenzgänger in dem Punkrock-Milieu. Entweder sie werden gehasst oder sie werden gemocht. Oder man findet sie einfach nur langweilig. Ja. Das stimmt. Das darf man und soll jeder auch selber entscheiden. Richtig. Entscheidung ist gefallen. Ja. Ja, machen wir Musik? Ja, können wir machen. Wir können auch, wir können jetzt Musik machen. Wir können auch über euch, Incoming Leergut, noch ein bisschen über euch reden. Ja. Über ein neues Album. Weißt du, es ist zwar eine Musiksendung, aber ich habe ja keinen Bock, irgendwie ein Lied nach dem anderen zu spielen. Da kann man sich ja auch gleich irgendwie Spotify irgendwas anklicken und da irgendwie Pack eingeben. Ja, da würden die Hörer nicht weit kommen, denn das ist da noch nicht. Ja, aber wird bald sein, oder es wie? Es wird bald dort sein. Ist halt das so, DIY-mäßig so cool unterwegs, dass ihr da auch gleich auf Spotify und bei Amazon auf jeden Fall, wir haben jede CD selbst gebrannt und auch in der Regel unterschreiben wir die auch und schreiben auch für jeden einzelnen Käufer nochmal einen individuellen Spruch auf die CD drauf. Mhm. Bei dir ist jetzt gerade keiner, aber in der Regel ist da halt einer. Habt ihr euch nur noch das alte Windows 95 draufgeladen auf euren Rechner und dann CDs gebrannt? Damit das extra lange dauert, damit wir sagen können, wir haben uns noch Zeit genommen. Ja, das haben wir gemacht. Ja, cool. Nero Burning Rome heißt das, glaube ich, Version 3.1.5. Ja. Es funktioniert immer noch. So ist das. Ja, nee, aber wir können gerne über die Band reden, aber wir waren ja schon mal bei dir. Ja. Das heißt, deine ganzen Stammhörer wissen natürlich alles über uns. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen wissen natürlich schon alles über uns, gerade die Hörerinnen wissen alles über uns. Wann warst du da? Vor 4 Jahren? Ach, lass mich mal überlegen, das war unsere letzte CD, GIF, auch eine gute CD, die haben wir da besprochen. Das 3 Jahre. Ist schon ein ganz schönes Stückchen. Jahre, stimmt, ja, okay, vielleicht leben auch einige der Hörer nicht mehr. Ja. Deswegen. Oder hören inzwischen was anderes. Ja, eben. Ja. Ja, in Kaminärhut eine gute Band. Uns gibt es seit 10 Jahren. Wir feiern 10-jähriges Bestehen bald mal und haben jetzt die dritte CD draußen. Die ist herausgekommen auf dem Duisburger Label Weird Sounds Records und heißt, wie du schon richtig sagtest, dagegen mit dem Trend. Mit 16 riesengroßen Punkrock-Hits drauf. Mit dem André habe ich auch schon ein Interview geführt. Stimmt, der war mal hier. Also ein Interview geführt, wir haben eine Sendung zusammen gemacht. Ja. Ja. Sympathischer Typ, oder? Genau. Absolut. Ja. Asi, so also, hallo hier, falls du gerade in die Kamera guckst, beziehungsweise uns durch die Kamera sehen möchtest, Gruß nach Duisburg. Ich vergesse mal, dass man uns auch sieht, Ja, wir kommen aus Krefeld. Aus Köln, Düsseldorf, also... Ah, hier schreibt schon jemand im Chat, ihr seid Studentenpunks. Wie weit stimmt die Behauptung? Wir haben leider erfolgreich zu Ende studiert. Ja, ja, das ist natürlich immer so ein breites Feld. Also klar, wir studiert, aber wir fanden Studenten halt immer nicht gut. Also schon vorm Studium, während des Studiums und danach auch nicht. Von daher, klar, wir machen Punk für Studenten, die uns gut studieren. Für alle anderen machen wir keinen Punk. Die auch nur studieren wegen dem Semester, wegen dem Ticket da, ne? Wegen dem NRW-Ticket. Ja. Was ja wirklich, da bin ich ja richtig neidisch drauf. Das ist, ist eine schöne Sache. Kann ich jedem empfehlen. Also man kann dann halt auch mal. Mal hier in die Sendung kommen, wenn man in NRW wohnt. Vielleicht mal auch irgendwie Wegberg oder Menden. So richtig schöne Städte bereisen. Ah, mit ich glaube, ich weiß, wo ich drauf hinaus will. Es gibt ja das Lied Studentenpower. Ja. Das meint er hier bestimmt. Und doch. Von eurer letzten. Von der allerersten CD. Von der Alkohol-Holidays. Von der Alkohol-Holidays, ja. Oder er meint uns selbst. Ich weiß es nicht. Ja. Ist es auch egal. Kann er ja schreiben. Kann er schreiben. Ja, wie gesagt, vor mir liegt das neue Album. Halt's nur noch mal eine Kamera kurz. Dann ich halte es noch mal kurz in die Kamera. Da ist es. Ne? Ja, da ist er. Yes. Der Tonträger. Das ist wunderbar. Ja, wunderbar. Jetzt können sich alle einen Bildschirmschnappschuss machen, haben sie eine Kopie davon. Mhm. So macht man seine CD nämlich selbst. Ne? Schnell hier einen Screenshot von der Webcam runterladen, brennen und dann selbst verkaufen. Genau. Ja? Das ist ganz einfach. Das sind 16 Hits drauf. Ja, das ist also für uns natürlich schon, die anderen müssen das noch rausfinden. Wie habt ihr denn hier aufgenommen? Wie? Mit zwei Gitarren und dem Schlagzeug und mit dem Bass. Aber ihr habt das, war denn nicht im Studio oder was, sondern im Proberaum? Nein, wir haben das bei, wie du richtig sagst, in einem Proberaum von einem Kollegen von uns, von dem Linne, aufgenommen, der das mal ein bisschen mit uns ausprobiert hat, wie das so ist, eine Band aufzunehmen. Und das hat ganz hervorragend funktioniert, es war super angenehm. Bei dem Kollegen hat sich da auch, glaube ich, einen Namen gegeben. Was steht da drauf? Defecated Sounds oder sowas? Aha. Defecation Area? Defecated Sounds, glaube ich, heißt das. Der hat sich Zeit genommen für uns, weil teilweise... Er hatte auch einfach Bock an der Sache. Wollte das mal ausprobieren, fand uns sympathisch. Wir finden ihn auch sehr sympathisch. Linne, hi. Wie lange habt ihr gebraucht, um die 16 Lieder aufzunehmen? Zwei Wochen? Nee. Also reine Aufnahmezeit wären es vielleicht so 2-3 Wochen gewesen. Wir haben das immer nur am Wochenende hingekriegt, aufgrund unseres Studentenlebens. Stimmt, ja. Unterhalb der Woche mussten wir immer auspennen. Ja. wir haben da nur am Wochenende für Zeit gefunden. Dann hat sich das natürlich um einige Monate lang hingezogen. Ich kann mich noch dran erinnern, Dave, mit dir wollte ich im Sommer schon eine Sendung machen. Ja. Weil du gemeint hast, ihr seid kurz vor der Veröffentlichung eures Albums. Ja, das ist fürchterlich. Also ich meine, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Das Problem ist ganz einfach das, dass ich das jedes Mal unterschätze, wie viel Zeit das einfach in Anspruch nimmt, eine CD aufzunehmen. Das ist fürchterlich. Man denkt immer, cool, jetzt haben wir die Lieder aufgenommen, jetzt dauert es nicht mehr lange, aber dann kommt halt nochmal der Mischer und lässt sich ein bisschen Zeit und dann kommt er, weil er es natürlich gut machen will, was auch richtig ist. Dann kommt der Mastermann, der sich noch mehr Zeit lässt, weil er es auch noch gut machen will und dann kommt das Layout und dann klemmt es und dann sagt das Presswerk, nein, wir fahren in Urlaub, wir fahren heute an Ballermann, wir können jetzt 3 Monate lang nichts machen und seid ihr eigentlich auch eine Liveband, oder? Wir sind eine Live-Band. Ja, wie man sich eigentlich am letzten Freitag von überzeugen konnte. Ja, Moment mal. Ja, da haben wir mit den großartigen Voodoo Glow Skulls in Krefeld gespielt, im Magna Pop. War ein saugeiles Konzert. Laut Booking-Agentur waren 200 Leute da, ausverkauft. Wir hatten eine Menge Spaß. Ich hoffe mal, die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und da waren, hatten auch eine Menge Spaß. Ja, wir spielen auch demnächst wieder, zum Beispiel in der wunderschönen Stadt Köln. Mhm. 18.03. mit dem dummen August. Die machen da, glaube ich, so eine Art Release-Party im Sonic Ballroom. Die haben da ihre Release-Show, ne? Also wir, wir dürfen, wir dürfen das dürfen ankündigen, müssen wir den Achim Support mal fragen, ne? Ja, das wird hervorragend. Da kann man sich auch in der stürmischen Domstadt mal davon überzeugen, dass wir eine hervorragende Liveband sind. Ja, da können wir sicher das gleiche überzeugen. Ich spiele nämlich jetzt gleich ein Lied von denen, oder? Bevor wir euer Album jetzt hier... Ja, wir trinken live dazu ein Bier. Genau, das spiele ich mit dem Lied von Dumme August. Die Platte, die jetzt gerade im Moment erscheint. Oder bald da erscheint. Ich sehe sie. Bald erscheint, ja. Ja, ich glaube, ja. Ja. Also die CDs zum Besprechen sind schon verschickt worden. Und da spielen wir das Lied Nicole. Mit der Band mache ich auch noch eine Sendung, weil ich kenne die alle zufällig, alle ziemlich gut. Ja, und der Achim war ja auch schon mal hier. Ja, und der Berten und so weiter, ne? Ja, stark. Und die kommen auch alle, aber wir haben bisher noch keinen Termin gefunden gemeinsam. Oh, da also muss man natürlich was dran machen. Alten Leuten ist das immer schwierig dann, ne? Ja. Dann, wenn man sonst zu dritt oder viert noch zu sich zusammenhocken will, einen Termin zu finden. Ja. Ja, es wird umso schwieriger, so älter man wird, glaube ich. Ja, ja, genau. Ja. Naja. Wenn man dann noch sein Studium zu Ende bringen will oder so. Spiel mal was von der Dumme August. Dann auch noch meistens und dann Faxe? Ja. Und das Lied heißt Nicole. Ja, das war der Dumme August. Ein Name, den ich sich merken sollte. Mit Achim von Knochenfabrik und Supernichts am Schlagzeug und der Dani von Angelika Express am Bass. Irgendein und so weiter. Querbezug habe ich ja, glaube ich, auch gerade rausgehört. Ja? Ja, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber irgendwas hat mich da, hat auch eine Supernichts-Glocke geläutet bei mir. Die geht immer schnell an. Ah ja. Ja, du hast ja auch schon... ich bin da mit Supernichts irgendwie als Merchandiser da mitgefahren, ne, nach Augsburg. Plötzlich bist du auch ins Auto eingestiegen. Da habe ich gefragt, was machst denn du hier? Bist du uns fremd gegangen? Ja, und dann hat er dann den Bass gezupft. Ja, ja, das habe ich, ich glaube, man kann es sagen, super, nicht so professionell, dass sie sich einen zweiten Bassisten leisten können. Ja. Natürlich gegen die entsprechende Bezahlung, das ist ja ganz klar. Und du bist so professioneller Bassspieler, dass du natürlich das Zeug total drauf gehabt hast. Ja, richtig. Alle Lieder. Richtig. Ich habe mir die Superlieds spielen ja auch immer sehr bescheidene Sets von ungefähr 40 Songs. Ja. Pro Auftritt und das ist dann natürlich für jemanden, der mal kurz einspringt und da aushilft, nicht so ein großer Aufwand, die drei Akkordabfolgen in ständiger Rotation sich dann zu merken. Aber es macht Spaß, es ist großartig. Super, nichts zu unterstützen auf der Bühne ist eine der besten Dinge, die mir in meinem Leben wahrscheinlich passiert ist. Ich war mal Groupie und bin quasi mit denen nach Berlin gereist, nur für ein Konzert. Mhm. Das war doch dort damals im Schieß mich tot, weiß ich nicht mehr, egal, super Konzert. Ja. Ja, mit Jaya the Cat, glaube ich, war ja, das. Meistens ist man nicht mehr so ganz nüchtern, wenn man mit Super Nichts auf Tour geht, wenn man dann irgendwo ankommt. Ja, das muss man ja vorher unterschreiben. Ja. Wir haben ja so ein Regelwerk, da musst du halt tatsächlich unterschreiben, dass du halt nichts trinkst, wenn du mit den Jungs unterwegs bist. Ne? Stocknüchtern bist, während des Auftritts vorher und nachher halt auch. Ja, klar. Damit man auch bei den ganzen Folgeinterviews nichts Falsches sagt. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten ist es wirklich schön mit denen. So richtig mit Verschwiegenheitsklausel. Auf jeden Fall. Ja, die haben sogar einen eigenen Anwalt, ne? Ja. Harter Typ. Aber großartig. Die müssen mal ein neues Album aufnehmen, finde ich. Ja, machen sie, glaube ich, auch, ne? Oder? Oder habe ich sie verwechselt? Setzen wir die jetzt unter Druck, oder wie? Nein. Wir sind jetzt bei dem Punkt Gerüchte. Hatten wir schon angekündigt. Es gibt Gerüchte. Ich hatte das auch mal gehört, dass da der Frank, wie ich sie wieder so ein bisschen da an Songwriting gemacht hat. Und ich bin echt gespannt, ob sie da was machen. Ich würde mich freuen. Ja, aber ist halt ja hier nicht, um hier Gerüchte zu verbreiten, sondern um Tatsachen über eure Band, Incoming Lehrgut. Ja, genau, der Worte sind genug gewechselt. Ich habe mich ja schon gewundert, dass wir so viel über uns geredet haben und dann kam der dumme August. Ja. Da stimmt auch irgendwas. Ja. Nee, gut, dass die liefen, aber damit ihr alle wisst, wie wir unser Album, also nicht nur wie wir es aufgenommen haben, aber sondern was dabei rausgekommen ist, können wir gleich mal den Song Der ideale Führer, würde ich sagen, hören, zu dem wir natürlich auch ein richtig starkes Musikvideo haben, was man bei YouTube kann. Ja, komischerweise ist es auf eurer Webseite ja gar nicht oder auf eurer Facebook-Seite gar nicht verlinkt. Das ist falsch. Es gibt einen Post, dort findet man das Video auf dem zugehörigen Link. Ja, da muss man ein bisschen suchen. Ich denke, ich das machen gedacht, die auch. Ich hätte das irgendwie alles recherchiert und mich darauf vorbereitet auf die Sendung und mir ist kein Video untergekommen. Also wir versuchen es den Leuten halt auch nicht zu einfach zu machen. Ne? Ja, ich bin immer genau. So ein bisschen. Wir wollen halt auch, dass man sich mit uns beschäftigt. Ja, genau. Ja, ihr wollt auch nicht sofort durch die Decke starten, sondern irgendwie ganz langsam man anfangen. Muss das, ne? Nö, erstmal durch den Boden und dann machen wir uns an der Küche. Dann durch die Decke und dann wieder Richtung Boden. Dann geht es Richtung Decke, genau. Naja, aber so ist das. Nee, genau, aber es ist auch ein bisschen schwierig, bei Facebook immer so Videos einzubinden. Das ist so modern, dieses Medium. Mhm. Aber wir haben, ich weiß, Felix hat absolut recht, wir haben das tatsächlich mal gepostet. Ja. Mhm. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte das genau jetzt machen, damit wir gleich darüber uns unterhalten. Ich kann ja mal gucken, ob das so ist. Ne? Ja, da gucke ich da mal nach. Da könnte man ein bisschen genau auf der Seite mal so rumschnuppern und vielleicht findet man den einen oder anderen Eintrag. Also ich suche jetzt erstmal Incoming Lehrgut. Stark, das gibt's auf Facebook. Incoming Lehrgut, ja. So, der Hammer's. Und jetzt suche ich das Video. Ha, da war gerade der Max von Rilkowski. Ja, genau, weil der mit euch befreundet ist. Ne? 255 Personen gefällt das. Ja. Und wo haben wir das Video? Ja, BVB oder was? Da muss man ein bisschen weiter runter. Drückt da nicht, wo BVB steht. Ja, das scroll mal mit deinem Mittelfinger runter. Ja. Weiter. Oh, das ist der Dave. Wunderschönes Foto. Das ist Soundcloud. Weiter. Wir haben ja mittlerweile schon ein bisschen was gepostet. Du musst schon nach unten. Warum ist denn das da nicht bei Videos irgendwo drin? Ja, das sage ich ja. Es ist, verhext. Es ist wie verhext. Wahrscheinlich macht uns wo da ist irgendwie. Es? Ja, du bist schon ganz nah dran. Ja. Das sind die CDs. Weiter CD. Werbung. Du bist aber, wie alt bist du eigentlich? Das ist ein bisschen langsam. Du kannst ja gar nicht richtig scrollen hier. Ja, ach, guck mal da. Da ist es. Ey, Bushy no more. Das ist ja, ne, da ist es doch. Ja, aber mir, da sage ich dir gleich mal, gefällt mir hier, ja, obwohl ich es nicht gesehen habe. Wie, noch nicht geliked? Nee. Ja, ist ein wunderschönes Video, hat uns auch Nerven, Kraft und auf jeden Fall Gesundheit gekostet. Ich glaube, wir sind bei dem Videodreh alle um 10 Jahre gealtert. Das stimmt. Großen Dank hier nochmal an Manfred. Manfred und Stefan und die ganze anderen. Das ist auch, dieses Bild ist auch auf eurer CD drauf, ne? Das ist so eine Art Bierbike oder was, oder so ein Schienenfahrzeug. Dresine heißt es, glaube ich. Dresine. Ja, und wir waren in Monschau für einen ganzen Tag sogar und haben Land und Leute quasi belästigt. Mit Lehrgut belästigt. War ein wunderschöner Tag. War auch eine coole Landschaft. Also Monschau kann man auch mal so hinfahren. Dort ist halt ein Stück des Videos entstanden. Ein anderer Teil ist dann ein paar Wochen später hier in Köln entstanden. Da haben wir auch uns ganz, ganz witzige Ideen einfallen lassen oder beziehungsweise von Manfred uns vorschreiben lassen. Das Lied heißt Der ideale Führer. Um was geht's da eigentlich? Da geht es, also es ist aus der Ich-Perspektive erzählt von einem, der, es ist natürlich irgendein beliebiger, es ist kein spezieller in dem Fall, Führer, der sich kaputt lacht, dass alle so dumm sind und ihm hinterherlaufen. Also es ist ein, wenn du so willst, eine Kritik an denjenigen, die dumm sind und einfach irgendwem hinterherlaufen, der sich einen Spaß draus macht oder vielleicht sogar böse Absichten hat. Mhm. Und, davon gibt es ja leider heutzutage genug Leute. Ganz genau. Und der ideale Führer schildert das ganz hervorragend in unserem Lied, warum alle so dumm sind und ihm hinterherlaufen. Gab es auch schon früher, vor 70 Jahren, ne? Das war einer davon. Okay. Da und auch aktuell gibt es ja auch einige, ich sag mal, Regionen hier in Deutschland, die laufen auch meistens montags immer auf der Straße und sind für die Abschaffung des Reinheitsgebotes oder was weiß ich. Aber ich würde sagen, dass die wir lassen die Hörer jetzt mal nicht mehr im Umgang. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Ja. Die Incoming Lehrgut hier bei Pogo Radio, Bermuda-Funk. Hast du gerade Popo Radio gesagt? Ja. Okay. Ja. Okay, so viel dazu. Wir sind ja auch in Köln. Incoming Leergut sind immer noch hier. Ich hoffe, die ersten haben schon unser Video. Neben dem Live-Track gerade. Nee, die sollen hier einfach mal zuhören und sollen die Finger von der Tastatur lassen. Genau. Lass die Finger von der Tastatur. Ja, mach weg mal damit. Was Vernünftiges. Also Radio ist ja, hat ja den Vorteil gegenüber Fernsehen. Man kann während dem Radio hören noch Geschirr spülen, Staub wischen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ja, stimmt. Hab ich nie drüber oder nachgedacht. Joggen gehen oder so, ne? Also so richtig gute Empfang. Sachen machen. Da muss man aber dann stark bei atmen, beziehungsweise man darf die Atmung nicht vergessen. Jetzt wollen wir unsere Hörer auch nicht überfordern. Kann ja dann, wenn schnelle Lieder kommen, auch noch ein bisschen schneller rennen, ne? Ja. Ja, ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu schnell läuft dann irgendwann, ja, ne? Dann wird es gefährlich. Also wenn die Musik dein Rhythmus bestimmt beim Joggen und du läufst einfach zu schnell. Was ist dein Fitnessprogramm eigentlich? Das sieht so richtig gut trainiert aus. Ja, ich muss sagen, ich tue halt sehr viel für mein Aussehen und in erster Linie sitze ich halt den ganzen Tag eher am Schreibtisch so. Ja. Und ich trainiere meinen Geist, indem ich die ganze Zeit mir vorstelle, dass ich Fitness mache und das reicht. Dadurch werde ich halt. Das überträgt sich ganz, ganz leicht auf mein Äußeres. Da bin ich fit. Und bei dir, Felix? Ja, ich betätige mich ab und zu mal sportlich. Versuche, so ein rundes Ding in so einen Korb zu werfen. Das ist das, was ich mal so ab und zu mache. Ansonsten, Gitarre spielen verlangt auch schon einiges vom Körper ab. Das glaubt man gar nicht. Ein rundes Ding, du versuchst ein Ei zu kochen oder was machst du dann? Basketball. Ach so. Ja. Aber Eier kochen ist quasi eine weitere Herausforderung für mich, die ich in meinen Hobbyzeiten dann auch mal angehe. Nee. Ja. Gitarre spielen reicht eigentlich, ne? Und ansonsten, wenn man immer so hier das Bier trinkt, betätigt man sich auch. Es gibt ja so eine Grundregel, man sagt halt, pro Bier muss man fünf Körbe werfen, ne? So damit das wieder weg ist. Mhm. Richtig, richtig. In der Regel. Mhm. Was machst du denn so, Rüdi, eigentlich? Ich meine, wir sind ja nicht nur unseren Wegen. Ach, du siehst gut aus. Die Hörer wollen ja auch mal was über den Moderator wissen. Ja, ich erzähle ja jede, auch gut ich erzähle aus. Ja jede, was jede Sendung erzähle ich. Ich habe ja jetzt eine DVD rausgebracht, so, ne? Die heißt Pogo Radio Fitness. Geil, das ist super. Aber Verkaufsschlager. Funktioniert aber eigentlich in der Regel immer mit so Techno-Beats dann doch eigentlich besser, ne? Oder läuft da Punk? Da läuft gar keine Musik. Ach so, das ist ja großartig. Super. Klingt gut. Klingt spannend. Machst du es wie beim Radio? Du erklärst den Hörer quasi, was er zu tun hat, um sich... Ich beschimpfe ihn nur. Das stelle ich mir großartig vor, wenn du Fitnessübungen machst. Alle runter, alleine, du Sau! Gib mir 10! 2 Stunden lang und alle müssen sich das anschauen. Das ist super, finde ich gut. Würde ich gern sehen. Gibt es das schon? Oder? Ja, ja, gibt es schon. Aber ist im Moment ausverkauft, muss nachgepresst werden. Klar, kann ich verstehen. Ja, ja. Wo wir wieder beim Punkt DIY sind, was ja bei unserer CD auch so ist. Auf Kassette? DVD auf Kassette, ja. Ja, schön. Videokassette, VHS. Das ist richtig oldschool. Das gibt's noch, ja. Schön. Cool. Ja. Naja, egal. Kauft unser Album, es ist hervorragend geworden. Und gibt es auch für die Leute, die keinen CD-Player mehr haben, weil es ist ja jetzt auch schon veraltet. Ja, irgendwie wir haben eine so Bandcamp-Seite. Ah, ja. Und auf dieser gibt es dann die CD quasi als digitaler Download. Ist der halt quasi dort erhältlich. Ich glaube, wir müssen relativieren, noch nicht. Noch nicht. Aber soweit ich weiß. Die Uhren laufen bei Leergut halt vielleicht manchmal ab und zu ein bisschen langsamer. Also es stimmt schon, es wird es auf jeden Fall bei Bandcamp geben, das Album. Ihr könnt das da für lächerlich wenig Geld dann, vielleicht kann man sich sogar erst anhören und dann irgendwann mal. Ja, kann man machen. Oder so, irgendwie sowas. Ja. Also das wird alles gehen. Ihr könnt es hören, keine Angst. Und was sieht man euch live? Man sieht uns live am 18.03. als Vorband von Der Dumme August bei ihrer Release-Show und danach auf jeden Fall bei unserer eigenen Release-Show am, jetzt muss ich mal überlegen, 8.04. in der Kulturrampe zusammen mit, auch nicht zu unterschätzen, jetzt kommt's. Wir haben das schon mehrfach da. Super nichts. Kommt dahin und ich glaube Fucking Angry heißt die andere Band. Ja, die war ja in der letzten Sendung, also einer von der Band. Ja. Ah, okay. Ja, die ist auch ein lustiges Foto, ne? Oder lustig. Screenshot? Ich fand das lustig. Ja, lustig ist halt der Gitarrist drauf, ne? Ja. Er hat, glaube ich, ganz nett, Gitarristen sehen in der Regel schelmisch gegrinst, so wie ich das wahrgenommen habe. Ja, das sind die beiden Bands, außer unserer, die dort spielen und das wird ganz hervorragend. Ihr dürft alle da hinkommen und uns anhören. Ja. Wir werden, glaube ich, auch ziemlich lange spielen. Aber jetzt ist auch genug der Gerüchteküche angerührt. Das sind keine, also das sind ja keine Gerüchte. Sollte nicht unter Gerüchte verbuchen. Ich meine, mit dem lange Spielen. Aber ihr seid auch bereit, irgendwo mal aufzutreten bei irgendwelchen Hochzeiten, Kindergeburtstagen oder sonst irgendwo in irgendwelchen Jugendzentren. Also bei Kindergeburtstagen nicht mehr, da haben wir wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber Hochzeiten gerne und Junggesellen Abschieden auch wieder nicht so gerne, nee, aber ja. Ansonsten bei, ich sag mal, bei einem Jutztreff oder dem lustigen Spieleabend in der Familie. Genau, wenn ne, auch privat gern mal, mhm, auch Akustik, ja. Wenn zu Geburtstagen werden wir oft gebucht. Kein Kindergeburtstag, Geburtstag. Genau, ja, ja, mhm. Also Kindergeburtstag nicht. Aber, ja klar, nee, auf jeden Fall, wenn jemand Lust hat, sich das mal sowas mal zu organisieren, kann er uns natürlich anschreiben oder Fragen, wir sind für sowas zu haben. Wir haben komischerweise, kann ich ja schon erzählen, die ersten Anfragen für unsere CD aus der Ecke von Bremen oben bekommen. Wer uns dort hört, erstmal schöne Grüße nach oben, nach in den Norden. Ne? Hat uns auch ein paar Locations genannt, in denen man auftreten könnte. Ich schätze mal, das könnte dann mal so ein Trip für den Sommer oder so werden. Vielleicht verbindet man das noch ein bisschen mit Muschelsammeln an der Nordsee oder so. Ja, auf dem Krabbenkutter ein bisschen rumfahren. Bremen an der Nordsee, ne? Naja, an der Weser, aber da ist es ja nicht mehr weit bis Bremerhaven. Ja, das ist gar kein Problem. Da fahren wir mal mit dem Krabbenkutter da raus und dann fangen wir da mal ein paar Seehunde ein, ne? Und dann verteilen wir die im Publikum. Das wäre zum Beispiel das, was ich mir vorstellen könnte. Würde ich jetzt so sagen. Ja. Ja, nee, gern, klar, Bremen. Ja, immer wieder gern. Kommen wir nach Bremen und spielen dort Konzerte. Nein, wer uns gerne mal live hören möchte und sagt, diese Gruppe kann ich mir vorstellen, dass sie bei mir nächtigt und ich denen auch noch quasi ein Konzert zuschüssen kann. Naja, Moment, wir sollten da schon zu sagen, dass wir einen Shuttlebus wieder zurück auch nach Krefeld. Naja, wir wohnen ja in drei unterschiedlichen Städten. Ja, gibt es ja Flixbus, ne? Oder meinfernbus.de oder so, ne? Ja. Nein, immer, wir sind für Anfragen. Bist du schon mal gefahren mit Flixbus? Ich bin ja ein großer Fan, leider muss man sagen, der Bahn. Ich fahre ganz gerne Bahn. So, Flixbus habe ich mir noch nicht angetan. Ich bin früher mal mit diesen Mitfahrgelegenheiten gefahren, was für mich ja eigentlich nichts anderes ist. Dabei heißt es ja fast Felixbus, ne? Ja. Wenn man mal ein bisschen weiter denkt. Die haben mich nicht gefragt. Ja, wie gesagt, also es ist alles okay. Bahn ist auch okay. Ich bin da jetzt auch am Wochenende in Mannheim gewesen. Habe ich mich dann auch für die Bahn entschieden, obwohl die etwas teurer war. Ja. Weil der Zug halt dann vom Bahnhof losfährt und der Flixbus irgendwie in Köln jetzt irgendwie aus Ludwigs aus Leverkusen da irgendwie startet. Ja. Und vertrieben worden. Ja, und da will ich da nicht nach Leverkusen erstmal und dann. Da muss man auch saufrüh davor irgendwie schon quasi einchecken oder Die Bereitschaft signalisieren. Muss man nicht. Ist das nicht mehr so? Nee, die sind auch echt cool, weil wenn die Verspätung haben, was ja vorkommen kann, wenn da jemand in Stau steht, kriegst du sofort eine SMS und dann heißt dann, mach mal nicht so. Mach mal halblang, es dauert noch eine Stunde. Trink dir mal ein Bier. Und das gibt es ja bei der Bahn nicht sowas. Ne? Nee. Ja. Nee. Und der Service ist wirklich herzallerliebst. Okay. In den Bussen. So, dann, ich möchte an dieser Stelle kurz auf den Chat eingehen, denn dein Stammchatter Hoshi fragt, warum bietet ihr eure, jetzt schon der nächste Eintrag, Hoshi, warum bietet ihr eure Alben nicht bei Bandcamp für Zahl so viel du willst an? Genau das werden wir, glaube ich, tun, oder? Ja, das mache ich auch nicht, schreibe ich immer 0 Euro rein und dann ziehe ich mir so. Ja gut, das ist natürlich fahrlässig. Genau, wir geben es für 0 Euro an und ziehen eigentlich 5 Euro jeweils ein. Ja, weil das ist, also ich kenne einen einzelnen Menschen, ne, den Richie, kennst du wahrscheinlich auch. Der war doch auch Merchandiser bei diesem grandiosen Konzert. Genau, der Richie ist der einzige Mensch, der wirklich da bei Bandcamp irgendwie Alben kauft. Das macht ihn aber durchaus sympathisch. Ja, also nicht, dass er vorher nicht sympathisch war, aber das macht ihn noch sympathischer. Ja, aber ich bin halt echt so eine armselige Wurst, die dann halt immer irgendwie das runterzieht, wenn da 0 Euro steht. Also wenn da steht, zahl so viel, wie du willst, dann zahle ich 0 Euro. Ja, boah, das Fenster. Aber ich weiß auch gar nicht, nicht so viel, wie man will, sondern eigentlich so wenig, wie man kann. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie die Modalitäten sind der Zahlungsweise. Ne? Da muss man wahrscheinlich auch mit Kontonummer PayPal oder irgendwas. PayPal, eine Pipeline bezahlen. Habe ich zwar alles, aber naja. Ja. Naja, aber wie gesagt, also wenn eure Auflage ist wahrscheinlich 1000 Stück bei eurer CD, oder? Das ist eine gute Frage, die wir eigentlich dann an den Asi von Weird Sounds weitergeben können. Wir selber sind uns gar nicht im Klaren, wie viele CDs wir überhaupt... Das ist ein bisschen weniger als 1000, glaube ich, diesmal gewesen. Ja. Also wir haben bei unseren beim letzten Album haben wir tatsächlich eine 1000er Auflage gemacht. Wir haben es jetzt diesmal ein bisschen tiefer gestapelt, weil man die da windet es jetzt ganz schön, ne? Da windet jetzt ganz schön. Also ihr seht jetzt in der Livecam, dass Rüdi aufsteht und das Fenster zumacht, weil es wirklich extrem ist. Also Kyrill 2.0 hier in Köln heute. Ja, ja. Also Mittwoch ja nicht mehr, aber Ja, okay. Also nochmal zurück zu Bandcamp. Also zu, nee, zu eurer Auflage. Also ich dachte, ist zum ja, Preis jetzt. Es ist ja, ihr könnt ja echt froh sein bei so einer geringen Auflage, wenn ihr überhaupt das, die Umkosten wieder drin habt. Ne? Naja, wir sind eigentlich. Wir sind erstmal froh, dass die Leute die CD gut annehmen. Bisher haben wir echt super viel positive Rückmeldungen gekriegt. Das ist, kommt gut an. Die Songs kriegen auch live, die wir spielen vom neuen Album, immer kriegen wir gutes Feedback. Und die Leute, die das Album bisher in die Finger bekommen haben, finden das in der Regel auch cool. Das Video, was Manfred mit uns gemacht hat, kommt gut an. Wir sind gerade relativ zufrieden, wie das mit dem Album läuft und warten mal ab, was passiert. Aber wie gesagt, du kommst halt irgendwann an einen Punkt, wenn du wirklich von dir selber sagen kannst, dass du ein schönes Album heute aufgenommen hast und du kannst es dir selber in größeren Abständen immer wieder gut anhören, dann ist das für mich schon eine gute Sache. Ja, das kann, das ist auch mehr wert, als du nachher da irgendwelche Verkaufszahlen vorlegen kannst. Ja, wie ihr vorher schon gesagt habt, euch gibt es ja so seit 10 Jahren, ist euer drittes Album jetzt. Ja, wir haben vorher ganz am Anfang mal eine Demo-CD gemacht, die ist 2011, dann kam genau Alkoholidays, dann die Gif und das ist jetzt, also das ist das dritte offizielle Album, genau, und ja. Ja, also ich meine, es ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis, wie man so lange zusammen als Band existiert, ne? Dass man sich vorher nicht. Geht sich nicht regelmäßig so stark auf den Sack? Also ab und zu muss man dann leider auch das ein oder andere Bier trinken, um die Band zu ertragen. Naja, also. Aber ansonsten, ich glaube, ich kenne den Benny halt jetzt auch schon seit über 10 Jahren, sondern 12, 13 und den David. Kenne ich fast genau schon so lange und ich würde sagen, einfach. Ja, wir verstehen es einfach super und da kommt jetzt auch nichts drüber, wenn man mal irgendwie vielleicht auch mal nicht einer Meinung ist. Und ich denke, das ist auch vielleicht so ein bisschen dann auch der nötige Zusammenhalt, den man sich dann quasi über die Jahre hinweg konservieren kann, warum dann halt auch so eine Band so lange läuft. Außerdem, räumliche Nähe. Ich meine, wir müssen uns das ja nicht irgendwie hart erarbeiten oder so, dass wir irgendwie klarkommen. Das ist halt das Schöne und eigentlich auch das Fundament an der Band. Also man muss dazu noch sagen, dass der Benny mein Bruder ist. Also ich habe mit dem halt immer schon zusammen Musik gemacht und wie Felix gerade sagte, so Benny und Felix kennen sich halt aus Düsseldorf von früher, sind halt Ewigkeiten auch schon irgendwie zusammen unterwegs und dadurch gab es halt erstmal diese Dreierkonstellation, die einfach echt verdammt gut immer funktioniert hat. Und wir haben jetzt halt einiger Zeit den Marlon noch mit dabei von der Band Neon Knives. Die haben jetzt auch, glaube ich, ein neues Album aufgenommen. Der ist auf jeden Fall jetzt erstmalig bei den CDs auch vertreten. Also der hat das Album mit eingespielt und passt halt perfekt bei uns rein. Haut halt mit dem Gesang und mit seiner Gitarre da noch ordentlich einen zu. Und jetzt gerade würde ich sagen, dass wir uns echt auf dem personell unabhängig davon, dass wir zu dritt eh immer super funktioniert haben, befinden wir uns jetzt gerade echt an einem richtig guten Punkt. So. Ja, und ihr seid auch in einem Alter, wo man sich musikalisch auch nicht mehr so modsmäßig weiterentwickelt. Bitte? Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Also gerade du als Gitarrist, ne? Irgendwann sagen viele halt, die halt in jungen Jahren halt Punkrock-Gitarre gespielt haben, die sagen dann, das ist mir jetzt zu billig, ich habe jetzt irgendwie noch ein paar Griffe dazugelernt, jetzt möchte ich irgendwie anspruchsvollere Musik machen. Tralala, ne? Ja, also ich glaube, das kann ich so jetzt nicht ganz unterschreiben. Ja. Also ich pack mir ab und zu auch mal eine Akustikklampfe aus und da kann ich dann halt nicht irgendwie meine Hardcore-Akkorde drüber schrabbeln, weil es halt Akustik ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt wie, irgendwie. Dann spiele ich auch mal ein Menuett oder sowas. Genau, immer schön die Nonen. Ne? Die Nonen müssen spielen. Nein, also generell, ich mache Punkrock, weil ich dazu Bock habe und Lust und weil es halt einfach irgendwie auch eine Art Lebensgefühl ist. Klar bin ich hier kein klassischer Gitarrist und will ich auch gar nicht sein. Ich habe mir das alles selber beigebracht, um meine 2 Akkorde hier runterspielen zu können. Und, also selber beigebracht, hast du es nicht beibringen lassen? Ne, ich habe es mir selber beigebracht. Ja. Ne? Das ist auch nicht schwierig. Ja. Aber man braucht halt ein bisschen für. Ne? Ja. Das ist wie mit dem Zauberwürfel, ne? Ja, oder mit dem Putzen, ne? Ja. Man lernt es auch nicht von Anfang an, man muss es sich selber beibringen, ne? Ja. Putzen, ja, ja, das stimmt. Ja. Das ist, ich habe vorher Bass gespielt und bin dann irgendwann. Sehr gut sogar, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Bei der alten Band Rinteln aus Düsseldorf. Wo der Benny übrigens auch schon mitgespielt hat, mein Bruder. Das heißt, also wir befinden uns auch irgendwie immer in so einem Teufelskreis. So kann man es auch nennen, aber in so einem musikalischen Hybridgefüge irgendwie, wo man immer schon zusammen Musik gemacht hat in verschiedenen Bands und irgendwie wieder zusammenfindet und daraus extrahiert sich jetzt, wir bestehen ja seit 10 Jahren, aber da kommen eben eine Menge Leute zusammen, die irgendwie schon immer mal wieder Kontakt miteinander hatten musikalisch und das passt halt echt gut zusammen gerade, macht auch ultra viel Bock. Man muss auch vielleicht sagen, dass wir so schon allen gemeinsamen Nenner haben, die großartige Band Rich Kids on LSD zum Beispiel, die, glaube ich, alle aus, also Marlon, Benny, du und ich, einfach super geil finden, aber die machen ja eigentlich rein richtig geilen Hardcore, beziehungsweise die gibt es auch gar nicht mehr, leider nicht mehr, statt 20 Jahren. Und naja, auf jeden Fall, ich komme halt eher mehr aus dem amerikanischen, ich würde mal sagen, so California Punk. Der Marlon Hardcore, Vince könnte man vielleicht so ein bisschen als auch Iron Maiden-lastig, ein bisschen Metal. Ich hätte auch immer gerne Metal gehört. Aber genau, das ist halt, das sind halt viele verschiedene Geschmäcker. Fügt sich gut zusammen und alles. Genau. Und es klappt einfach. Und deswegen, ich glaube, das ist vielleicht irgendwie so ein Grundrezept, warum es uns nach 10 Jahren noch gibt. Ja, sehr tiefgründig, so ist es. Jetzt, ja. haben wir aber schon 40 Minuten gesprochen. Ja, jetzt komm, jetzt spielen wir mal ein Lied von eurer nagelneuen Platte. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Gib dem Hoshi Futter. Ja, okay. Was wollt ihr denn hören? Boah, gute Frage. Keine Panik, sollen wir jetzt mal was Längeres spielen? Ja, da müssten wir mal eine kurze Ansage zu machen. Ja, das können wir machen, die Zeit ist... Okay, gut, keine Panik, vereint, erstmalig in der Deutsch-Punk-Geschichte, ich möchte das hier offiziell, das ist das erste Mal, dass es in der Welt offiziell kundgetan wird, vereinigt Frank Ludes von Nonstop Stereo und den Frank Franksen von Super Nichts in einem wunderschönen, romantischen Punkrock-Duett. Ja, so, das war's. Wir können das Lied anmachen. Ja, dann machen wir das Wohl Lied an. Wohlbekomm's. Ja. Also ich muss sagen, Frank Fangsen habe ich rausgehört, aber den Frank Ludes mit seiner einprägsamen Stimme habe ich irgendwie gar nicht so bemerkt. Gar nicht so bemerkt? Ja, das kommt noch. Ja. Hörst du noch zweimal an, dann erkennst du auch Frank Ludes wieder. So, wir haben hier gerade noch eine Zuschauerfrage bekommen. Ne? Ja. Ich lese die mal vor. Werdet ihr die Ox Plastic Bomb Beilang CD wieder als Promo-Instrument nutzen? Fragezeichen. Hat euch das in der Vergangenheit erkennbar mehr Aufmerksamkeit beschert? Fragezeichen. Wer das jetzt nicht hören konnte, der darf sich beim Gevatter Wind beschweren. Ja. David, du hattest dazu schon irgendwie eine Idee, beziehungsweise Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt gerade angekommen ist, wegen des Fensters. Also ob wir Ox Plastic Bomb CD-Beilagen als Promo-Instrument nutzen. Oder, ja, oder ist es überhaupt noch zeitgemäß? Das ist definitiv schon, ja, also klar, ja. Ich meine, die haben ja doch schon eine Auflage, die durchaus okay ist so. Und, ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein cooles Video abliefert bei YouTube und ihr habt da irgendwie so und so viel 16.000 Hörerinnen und Hörer am Start, dann ist natürlich die Verbreitung größer. Also ich mache es immer. Als wenn es jetzt irgendwie bei einer... Aber man muss auch sagen, dass bei der Plastic Bomb zum Beispiel, das ist auch eine Art Support des Magazins. So sieht's aus, das finde ich halt auch sehr wichtig. Ich abonniere das halt jetzt auch schon seit 3 Jahren. Und, seit 3 Jahren. Ja, seit 3 Jahren erst. Ja, ja gut, aber die Frage ist ja, ob's ich war zu leid, immer zum Bahnhof-Kiosk zu gehen, das zu kaufen. Ja. Und, man wird halt älter, ja. Man wird älter, man kriegt noch das T-Shirt gratis dazu. Ich habe ein schönes Dead Kennedys T-Shirt, ja. Und die Frage ist ja, auf die wir eingehen, ob wir halt... Also ob es halt irgendwie Leute wiedererkennen so. Und das ist halt wegen konkret der CD-Beilagen. Und das ist halt auf jeden Fall so, das kann man sagen. Zum Teil immer wieder halt, also ich kann jetzt an dem Beispiel festmachen, wo wir vorhin über unseren Supernichts-Auftritt in Augsburg gesprochen hatten. Da bin ich angesprochen worden halt von irgendjemand, der meinte, super, hier Incoming Leerwood habe ich mal irgendwie auf dem Plastic Bomb Sampler gehört. Und also das spricht sich rum so. Und dann kennt halt irgendjemand in Augsburg plötzlich Incoming Leerwood, weil er eben den Sampler gehört hat. Und das ist cool. Das ist cool, so, für uns erstmal. Natürlich ist es super, die auch irgendwie zu supporten und gut zu finden und irgendwie seinen Beitrag da zu leisten. Aber für uns selber, um auf die Frage einzugehen, macht sowas immer auch Sinn. Und ich finde die CD auch immer super. Also da stellt sich auch wieder die Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß, eine CD anzubieten? Also wenn ich die Plastic Bomb bekomme, dann mache ich als erstes natürlich die CD in CD-Player und höre die mir an. Und da gibt es halt auch viele Bands, die man jetzt nicht kennt, aber die es sich auf jeden Fall lohnt, mal zu hören. Ich habe da zum Beispiel die super geile Band Racken, vielleicht sagt ihr dir was, zum ersten Mal gehört und fahre super auf die ab. Und ich finde es halt wichtig, dass es halt immer noch solche Beilagen-CDs gibt. Ox Fanzine ist jetzt ein bisschen was anderes, weil es ja auch in einer größeren Auflage erscheint, das Magazin. Aber nichtsdestotrotz ist auch die CD immer ein Beispiel wert. Mhm. Aber wie der David schon sagte, also ich glaube schon, dass das schon ein bisschen mehr an unserer Aufmerksamkeit geschraubt hat. Und ich denke mal, das werden wir auch machen. Ja, müssen halt, wir den Asi natürlich fragen. Du hast halt immer den einen oder anderen Typen, der sich den Namen anderen irgendwie merkt oder das Lied cool findet und dann ankommt. Das ist schön. Doch, ja. Ja, apropos Asi, was macht denn eigentlich Weird Records mit euch? Also was nimmt die an Arbeit ab? Die Promo-Geschichte? Der Asi macht in erster Linie genau das, wo wir keine Zeit für haben, nämlich, wie soll man es nennen? Öffentlichkeitsarbeit? Ich weiß es nicht genau. Also der organisiert halt einfach super viel, schreibt die Leute an. Hat wahrscheinlich das Presswerk und sowas organisiert. Richtig, und alles, genau. Ne? Ja. Ja, genau. Und hat er auch die Kohle vorgestreckt fürs Presswerk? Nee, jein. Also ich denke mal, über Geldsachen sollte man jetzt hier nicht reden. Ne? Naja, also man kann wo sonst? Beteiligt sich halt immer und hängt sich halt wirklich rein und wir haben halt einfach alle keine Zeit, den ganzen Kram zu organisieren. Und da nimmt er uns extrem viel Arbeit ab. Das ist total cool. Und was immer wichtig ist in erster Linie, das war bei dem Linde, der uns aufgenommen hat, so, und das ist beim Asi, bei dem wir, für den wir uns entschieden haben, da und die CD zu machen. Genauso, die finden die Musik cool. Das sind menschlich großartige Typen. Und das passt zusammen. Ja, vielleicht lade ich ihn nochmal wieder in die Sendung ein und dann wird er mir das genau erzählen. Ja, sehr wichtig, da nochmal nachzuhaken. Ich hoffe, bis dahin haben sich einige Dinge geklärt. Ich denke mal, er hätte auch mehr Erfahrung drin und weiß auch, wie man oder welche Leute man überhaupt anschreiben muss. Also ich wüsste er hat auch Erfahrung darin, welche Leute man anschreien muss. Und übrigens. Anschreien muss ja, auch, ja, genau. Ja. Und ich weiß, wie ich meine 6 Seiten spielen kann und bin froh, dass der Assi dann vielleicht auch sowas macht, weil ich würde jetzt einfach irgendwie die Plastikbombe anschreien. Fährt ihr dann auch mit auf Tour und verkauft T-Shirts oder was? Oder macht das? Ja, in den regionalen Shows hier, sag ich mal so in NRW, da ist er dann schon, wenn er schafft, mal dabei. Jetzt am Freitag war ich dabei, weil er mit seiner eigenen Akustik-Kombo ein Konzert in Duisburg oder Oberhausen auf jeden Fall im Pott gespielt hat. Aber ansonsten versucht er schon immer dabei zu sein und ja. Cooler Typ. Stark. Bärenstark, kann ich sagen. Ja, also auch eine Idee für die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn er irgendwie denkt, ihr müsst irgendeine Band supporten und könnt kein Instrument oder wollt irgendwas machen. Ein Label aufmachen ist gar nicht so schwer. Ne? Ja, muss da gleich auch viel Herzblut reinstecken. Ja, das und auch ein bisschen so Schreibarbeit, ne? Ja, genau. Und, sowas, ne? Und genau, Herzblut und muss halt da rein. Und sich in sozialen Medien auskennen. Ne? Ja, das und auch sozial wahrscheinlich auch sein, ne? Nein, muss man nicht. Videos muss man nicht. Facebook einbindet. Ja, genau. So muss man dann halt auch mal so eine Facebook-Seite betreuen können. Ja. Zum Beispiel. So ist es. Ja. Es verbleiben noch 10 Minuten. Ja, was machen wir in den 10 Minuten? Was machen wir? Topschlagen? Spielen wir Topschlagen? Ja. Ist jetzt auch vorgeschlagen. Ja, ich würde sagen, das interessiert unsere Hörer, deine Hörer. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, ja. Und Hörerinnen. Gibt es nicht auch noch irgendwie ein so ein geschichtliches Mittelding? Ja, gibt es auch, aber die hören nicht zu. Ah, okay. Wie würde man die denn nennen? Hörers. Hörertö. Ja, kann man. Okay, so, ne? Hörenden. Ja, Hörenden. Das wäre doch ein schönes. Derjenige dann melden oder diejenige oder das melden. Die sich irgendwie nicht angesprochen fühlt. Ja, kann sich beschweren hier. Ja, sämtliche super. Hörenden dürfen sich nun melden. Genau. Würde ich sagen. Wir haben hier sogar einen Aufzug für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen. Also so eine Frechheit. Echt? Von daher ist hier alles, glaube ich. Sind wir damit hochgefahren? Ich weiß, ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall Ewigkeiten gedauert, bis wir hier oben waren, weil wir erst, glaube ich, eine Tiefgarage gefahren sind. Dann sind da haben wir einen Typen aufgegabelt, der ein Ghostbusters-T-Shirt hat. Ja, genau. Sehr cool. Ja, sehr cool. Ja, der macht hier die. Der Kammerjäger. Ah, der Kammerjäger. Ah, okay. Das hat er auch das richtige T-Shirt angehabt. Er hat eine ziemlich große Tasche dabei. Ja. Und dann wahrscheinlich waren da die toten Ratten drin oder so. Und dann sind wir in die 3. Etage, dann in die 10. Und es ging immer weiter nach oben. Es sind Leute zu und ausgestiegen. Ja. Man könnte das irgendwie so ein kleines mathematisches Denkspiel machen. So, Incoming Leergut fährt mit einem Fahrstuhl nach oben. In der 2. Etage steigen 2 Leute zu, in der 3. 3 aus. Ja. Wie viele kommen Leute oben? Wie viele Leute kommen oben an? Wahrscheinlich nur noch Dave oder so. Ja, irgendwie. Man hat einen Kohlkopf, 2 Ziegen und einen Wolf oder so. Genau. Sowas, ne? Wie groß ist der Rasen? Ja. Ist dann die Frage. Wie grün ist der Rasen? Wie grün ist der Rasen eigentlich? Und warum vor allen Dingen? Ja. Schön. Das sind so wichtige Sachen, über die man wirklich mal sprechen sollte. Ich bin froh, dass ich das hiermit auch gemacht habe. Ja. Ja. Wir sind froh, hier zu sein, Rüdi. Herzlich willkommen in deiner Sendung. Ja, wir können auch ein Lied von euch noch spielen. Nein! Ne? Ja, doch, natürlich. Okay. Wir können auch 2 Lieder spielen. Ne? Spielen wir jetzt erstmal Generation Maybe. Ja, Generation Maybe. Hervorragend. Auf der neuen Platte. Was geht's da? Ach, du weißt es doch ganz genau. Es ist wieder, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, die Generation, die sich für nichts entscheiden kann. Ja, genau. Und das ist halt das, was mich immer aufregt. Ja. Das ist sowieso ein Album, wo wir uns hervorragend aufregen können. Also Leute, die dich in Schubladen packen, dann so, ja, wir zählen ja auch alle schön zur Generation Maybe. So, keiner weiß genau, was er machen will und so. Und Verzeihung. Und diese Schubladendenken geht mir halt extrem auf die Nerven. Und deswegen gehen mir auch Leute auf die Nerven, die sagen, hier, du zählst jetzt zur Generation Maybe und du zählst jetzt dahin und dies und das und alle diese sind Schubladen anders und einfach. Deswegen ist sowas schlimm. Okay. Baby, keine Ahnung, kein Baby. Gedacht, das ja. Ja, das war Generation Maybe. Da sieht man mich überhaupt? Das war die Band. Ja, Generation Maybe. Man, ja. Okay, das ist ja. Gut. Das muss auch so sein. Ja, man kann nämlich bei www.pogoradio.de/live kann man hier alles sehen. Aber nicht mehr lang. Die Sendung ist nämlich gleich vorbei. Ja, also, ja. Guckt schnell nochmal rein. Wir können sogar eure Kontonummern im Chat sehen. Ja. Ja, wir können euch auch sehen. Das ist nämlich der Gag. Aber egal. Das Internet macht's möglich. Verdammt, schon wieder rum. Das war so schön und kurz hier. Ist ja unfassbar. Eigentlich müssten wir einfach länger machen. Kannst du dich einfach länger machen? Überzieh doch mal. Ja, kann ich bei Punkrockers Radio kann ich natürlich länger machen. Ne? Überstunde. Aber wir wollen ja noch eins saufen gehen. Wir wollen ja noch irgendwie vielleicht noch irgendwie. Ha! Ja. Ne? Ja, das machen wir. Ja, genau. Auf jeden Fall. Mhm. Also wir lassen es nicht bei einer. Ermahnung, sondern wir gehen nochmal zusammen ein Trinken und tauschen uns aus, wie es gelaufen ist und wie es in Zukunft laufen wird. So ist es so richtig aus. Sein so kann, ja. Soll. Ja, gut, wie verbringen wir den letzten 3 Minuten noch? Schnell eine Frage im Chat, Nein, gibt's nichts mehr, ne? Okay, können wir noch so lange warten, bis eine kommt. Was fastet ihr? Ich meine, jetzt ist ja irgendwann demnächst Karneval vorbei. Oder könnte man ja mal fragen, so betreibt man dieses Fasten? Fastet, man kann ja auch anders fasten. Man muss ja nicht auf... ich möchte intervenieren. Ich glaube, dass wir das in den letzten 2 Minuten nicht mehr geklärt kriegen. Nee, ich würde sagen, kauft euch unsere neue CD. Ja. Oder, weiß ich nicht, besorgt sie euch auf irgendeinem Wege. Und fasten your seatbelt. Und genau, fastet auf eurem Anschnallsitz und hört dabei In Camille gut. Denn es ist, wie Supernichts auf Facebook ja schon geschrieben haben, eine hervorragende CD zum Autofahren auch. Ja. Wir freuen uns das war auf wieder Feedback. Pogo Radio bei Mutterfunk, mein Name ist Rüdiger Hülsberger. Wenn das heute nicht der 10.2. ist, dann halte ich meine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Nächste Woche kommt wahrscheinlich eventuell eine Band, die hat den Namen Carlson. Der Typ vom Dach, oder? Ja, wahrscheinlich, irgendwie. Stark. Ich habe keine Ahnung. Der war auf jeden Fall gut, wenn die alle Propeller... Aber die wissen noch nichts von ihrem Glück. Die haben mich nur gefragt, ob ich irgendwie bald Zeit habe, bevor sie sich wieder auflösen. Also weißt du nichts von deinem Glück. Super, das ist eine hervorragende Voraussetzung für eine Radio-Sendung. So, wir spielen jetzt noch was. Was spielen wir noch? Ja, Militante Nachbarschaft. Ah, ja. Spaß. Sollen wir spielen, ja? Ja, okay. Super. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Hat den Rücken zerstört. Irgendjemand hat ein Seil gespannt und die Verletzung.